2015, Berlin. Prüfend zupfte sie an ihren Achselhaaren, während in ihrem Kopf ein sonorischer Dialog in die nächste Runde ging. Das Haar sprang sofort zurück in seine lockige Form, kringelte sich zu den anderen Härchen. Es war immer die gleiche Überlegung. Jedes Mal, wenn die Haare diese Länge erreicht hatten, legte ihr Kopf los. Entscheidungsfindung in einer queeren, postmigrantischen Berliner Göre. Die Argumente gaben sich einen heißen Schlagabtausch. Einige Erinnerungen und traumatische Momente äußerten sich ebenfalls und am Ende siegte die Uhr. Dann wäre sie halt heute die, die dem queeren Dresscode zu sehr folgt und deswegen Achselhaare hat, statt die, die dem männlichen Diktat gehorcht und sich deswegen rasiert. Es kam nicht oft vor, aber ja, es gab Dinge, bei denen sie nicht so recht wusste, ob es überhaupt irgendeine Form von selbstgetroffener Entscheidung gibt. Sie zog ihr süßestes Kleid an, freute sich dann doch etwas über den Widerspruch im Spiegel und machte sich auf zu einem neuen Tag Arbeiten mit Whiteys. »Ah, gut, dass du pünktlich bist«, schallte ihr am Eingang zur Werkstatt entgegen und ihr weißer Chef sah wie immer überrascht aus. Seit 3 Jahren war sie täglich pünktlich. Keine besondere Leistung, wenn die Arbeit 2 Haustüren entfernt ist. Aber ihr Chef war jedes Mal erneut positiv überrascht. Sie ließ dies unkommentiert. Wenn Rassismus die Konsequenz hatte, dass sie daran Langzeitbeobachtung durchführen konnte, nutzte sie dies für ihre Arbeit, quasi ein kapitalismusfreundlicher Umgang. Auf ihrer Werkbank wartete ein guter Stapel an Zetteln, die alle bestätigten, dass weiterhin Menschen genug Geld hatten, um sich selbst kleine Geschenke zu machen. Den Arbeitsplatz Nummer 1 ignorierend ging sie weiter in ihr Büro, wo noch ein Entwurf vom gestrigen Tag auf seine Fertigstellung wartete. Dort lag ein Brief bereit, auf dem ein Stiftungssiegel prangte. Erschrocken schloss sie die Tür und atmete tief ein und aus. Der Puls regulierte sich, sie sah wieder klar und betrat erneut das Büro, öffnete den dicken Umschlag und dort stand es. »Sehr geehrte Frau Wendolin Steinfeld, wir von der Stiftung für ein okayeres weißes Gewissen freuen uns, Ihnen bestätigen zu können, dass wir den von Ihnen gestellten Antrag positiv beurteilen. Für die nächsten 2 Jahre werden Sie in den Räumen unserer Stiftung Ihr Projekt zu Rassismus in der Werkstatt, in Klammern, siehe zum Titel Anmerkung unten, umsetzen können. Ihr Antrag hat uns sehr beeindruckt, vor allem Ihr sprachlicher Ausdruck. Wir freuen uns, dass Sie uns in diesem Land helfen, den Kulturunterschied zu Ihren Landsleuten zu verringern und eine wahre Willkommenskultur durchzusetzen. Gerade die Tatsache, dass Sie aufgrund Ihrer doppelten Staatsangehörigkeit ja quasi halb und halb sind, brachte uns zu einem positiven Entscheid. Wir danken Ihnen auch für den geduldigen Briefwechsel mit uns, auch wenn wir weiterhin der Meinung sind, dass der Name Hand in Hand, Arbeiten mit dem Fremden, für Toleranz gegen Fremdenfeindlichkeit im Handwerk den Kern der Sache besser getroffen hätte. Auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten 2 Jahren, Ihr Heino Müller. Heino Müller, Stiftung für ein okayeres weißes Gewissen, Ruprechtstraße 10 in Berlin. Ihre Hände zitterten und Tränen tropften auf die zustimmende Unverschämtheit in Briefform. Nach Monaten des Briefwechsels war ihr Traum endlich in Erfüllung gegangen. Sie würde wieder arbeiten können. Und zwar zu ihren Regeln. Eine Hand tippte auf ihre Schulter und sie schrak zusammen. Hinter ihr stand eine schwarze Frau. Ein neuwürdiger Blaumann kleidete sie ein. Die Tränen klebten an Wendolins Kinn und sie weigerte sich, diese Zeichen der Freude schon aus dem Gesicht zu streichen. Sie schluckte und fragte, fängst du hier neu an? Und konnte nicht glauben, dass sie vielleicht schon bald nicht mehr die einzige schwarze Person im Betrieb war. Unsicher tippelte die Person von einem Fuß auf den anderen, fasste den Mut zusammen und antwortete mit gebrochener Stimme. Ich habe einem Probearbeiten zugestimmt. Der Chef meinte, dass ich nach einer Frau suchen soll, die wie ich aussieht. Ich schätze mal, das bist dann du. Die beiden sahen sich an, versuchten herauszulesen, wie sehr die andere Person politisiert war, ob der anderen Person klar war, wie absurd solch eine Aussage war, und prusteten dann gleichzeitig los. Wendolins Anspannung der letzten Monate löste sich und endete in einem Lachanfall, der schnell in einem Schluckauf überging. Sie ließ sich zu Boden sinken, stupste mit ihrer Stahlkappe die Tür zu und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Die Schwester, ungefähr das Dreifache ihrer selbst, mit Sicherheit 15 cm kleiner und mit der locker dreifachen Anzahl an Piercings im Gesicht, reicht ihr ein Glas Wasser. Ich weiß ja nicht, ob ich unter einem Chef arbeiten will, der uns für identisch hält und eine Firma zum exakten Nachbau von Kunsthandwerk anbietet. Ich meine, er scheint nicht gerade der Beste in der Kita gewesen zu sein, wenn es um Finde den Fehler im zweiten Bild ging. Während sie sprach, half sie Wendolin auf, hielt ihre Hand fest zum Handschlag und stellte sich vor als Miriam. Die beiden lösten ihre Hände. Wendolin schob das angenehme Gefühl, das sich in ihr breit machte, auf das Lachen. Es lag sicher nur daran. Lachen und Geld tun gut. Den Brief in die Vordertasche geklemmt, zeigte sie Miriam die Werkstatt und die Arbeitsaufträge. Im Kopf schon längst daheim angekommen, wo sie via Skype mit ihrer Oma und einem guten Glas Rum anstoßen würde. Genau, das war jetzt ein Kapitel aus Quasi, und zwar aus dem Strang, der in Berlin spielt. Es gibt noch zwei andere Handlungsstränge, einen in Madrid, der die Geschichte von Sarah erzählt, und es gibt noch den Strang in der Dominikanischen Republik in Santo Domingo, der die Geschichte von der Oma und von Sebastian erzählt. Genau, und die Geschichte, ihr könnt, wenn ihr gerne Geschichten einfach am Computer lest, euch das PDF runterladen auf meinem Blog schwarzrund.wordpress.com oder ihr könnt mir schreiben an schwarzrund, alles zusammengeschrieben, @posteo.de, also schwarzrund@posteo.de, und egal in welcher Form ihr das lest, also auch wenn ihr es online lest, könnt ihr mir gerne einen kleinen Anteil dafür zahlen oder auch nicht, je nachdem, wie eure finanzielle Situation ist. Und was ich gerade versuche, ist von dem Geld, was ich jetzt mit der zweiten Auflage verdiene, mir ein bisschen Freizeit zu verschaffen, weil ich gerade an einem längeren Roman schreibe. Genau, und Lohnarbeit dann natürlich auch weniger Zeit finden wird in meiner Zukunft. Also heißt, ich kann dann einfach weniger Aufträge annehmen, wenn ich den Roman wirklich fertigstellen will. Und dann muss ich natürlich trotzdem irgendwie mein Leben finanzieren. Also wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, mal was Längeres von mir zu lesen oder die Idee einfach gut findet, dann überweist mir doch einfach ein bisschen was, schreibt mir dafür einfach eine E-Mail und dann gebe ich euch meine Kontodaten. Ich würde mich sehr freuen. Okay, Dankeschön.